Es gibt mehrere Modelle, wie die Beziehungen zwischen der EU und einem Nicht-EU-Land gestaltet werden können. Das Modell Aserbaidschan, also ein Handelsvertrag nach den Regeln der Welthandelsorganisation. Das Modell Schweiz, das im Kern aus diversen bilateralen Verträgen besteht. Oder aber, in Brüssel am häufigsten ventiliert, das Modell Norwegen. Das wäre sozusagen die Fastmitgliedschaft, aber ohne Mitbestimmung. Es bedeutete die vollständige Übernahme des gesamten EU-Regelwerks für den fast uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt als Gegenleistung. Auch Modell Norwegen kann, sagt der Direktor der Denkfabrik Brügel, mit Großbritannien nicht funktionieren. Einfach weil Norwegen voll bei der Arbeitskräftemobilität mitmacht und alle Regeln eins zu eins mehr oder weniger übernimmt von der Europäischen Union. Und das kann man vielleicht mit einem kleinen Land wie Norwegen machen, aber ein großes Land, das ja auch politisch ein Gewicht in der Welt hat und auch in Europa, da kann man nicht einen Mechanismus entwickeln, wo keinerlei Mitspracherecht entsteht. Und deshalb haben die fünf Autoren sich eine neue Kooperationsform ausgedacht, die sie kontinentale Partnerschaft nennen. Die fünf sind, neben Wolf und André Sapir von Brügel, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, der Berater des französischen Präsidenten Jean Pisani-Ferry und der ehemalige Vizechef der britischen Notenbank, Paul Tucker. Im Kern sehen sie ein Europa der konzentrischen Kreise als Beziehungsmodell zwischen der EU und den Briten. Innerer Kreis, EU. Großbritannien bewegte sich auf dem äußeren Kreis. Die Regierungen der beiden Kreise treffen sich regelmäßig in einem neuen Format der Continental Partnership. Es gibt dann einen sogenannten CP-Rat. Das ist dann ziemlich vergleichbar eigentlich mit dem, was wir auch jetzt schon sehen in der Rat der Europäischen Union. Das wäre dann halt ein CP-Rat. Großbritannien hätte die Möglichkeit natürlich zu sagen, was es denkt. Also wenn es einen Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission gibt, dann könnten sie sagen, nein, das wollen wir nicht oder das sehen wir anders. Aber sie hätten kein Stimmrecht. Mitreden ja, mitbestimmen nein. Das wäre die Kröte, die Großbritannien nach dem Brügel-Modell zu schlucken hätte. Die letzte Entscheidung muss bei der EU bleiben. Für die EU andererseits gäbe es eine Kröte, die viele als unverdaulich empfinden. Der Verzicht auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Eine der Grundfreiheiten im EU-Binnenmarkt. Das Recht, überall zu arbeiten, zu studieren, sich niederzulassen. Für viele darüber hinaus eine echte heilige Kuh, die gegenüber London aufzugeben, mit Selbstaufgabe der EU nahezu gleichzusetzen wäre. Entsprechend sind erste Reaktionen aus dem Parlament. Zum Beispiel vom Vorsitzenden der CDU-CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion, Herbert Reul. Es gibt ganz interessante Elemente, viele interessante Elemente von mir aus in diesem Brügel-Vorschlag. Nur die eine zentrale Frage, Arbeitnehmerfreizügigkeit, aufzugeben, halte ich für nicht akzeptabel. Er verstehe dieses Argument, sagt Brügel-Direktor Guntram Wolf, und doch gelte es im beiderseitigen Interesse, pragmatisch an die Sache heranzugehen. Ich persönlich denke, dass diese Arbeitnehmerfreizügigkeit eine großartige Sache ist und dass es wirklich auch eine persönliche Freiheit ist, dass Menschen woanders hingehen können und arbeiten können. Das ist ja großartig und ich bin da eigentlich stolz drauf. Aber wir haben eben diese politische Realität, dass gerade in England und auch in der Schweiz das Gefühl in der Bevölkerung anscheinend war, das ist zu viel und wir wollen nicht so viel. Und da muss man, glaube ich, dann das auch irgendwo angehen, das Thema, und eine Lösung finden. Denkbar wäre, dass eine Art Quote vereinbart würde, nach der eine gewisse Freizügigkeit in beide Richtungen weitergegeben wäre, die ja vor allem auch im Interesse der Wirtschaft wäre. Nach diesem Modell der kontinentalen Partnerschaft ließen sich aus Sicht der Autoren des Konzepts perspektivisch auch die Beziehungen zur Schweiz und ebenso zur Türkei organisieren. Es gibt, glaube ich, in der längeren Frist in der Tat die Möglichkeit, dass ein Land wie die Türkei da reinkommt. Ich denke nicht, dass das jetzt die Hauptdiskussion jetzt sein sollte, aber wir könnten uns das vorstellen. Alternative zur EU-Mitgliedschaft. So käme man aus dem Dilemma heraus, in Verhandlungen für einen Beitritt festzustecken, den momentan keine Seite wirklich zu wollen scheint, und gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit zu institutionalisieren.